schon geschrieben. Alles schon gesagt. Das Finale der Zwiebel. Links schmeckt ausgelesen und vertan. Der Müll wird ausgewurzelt. Ein Solitär wird hergerollt. Alles schon gesungen. Alles schon passiert. Wie lange noch? Wie lange noch? Wie lange noch? Wie lange noch? Der Schnitt durchs Ladekabel. Jetzt gilt. Die Brust wird ausgeprägt. Wie lange noch? Wie lange noch? Wie lange noch? Alles schon gesungen, alles schon gedacht. Die Tricks sind ausgegangen, gedruckt mit Blut auf Flügel und um das Volk gebracht. In diesem Sinne. Thank you.